Was wir dann und was wir klauen, hat keinen Sinn in Eiche an. Was wir dann und was wir klauen, hat keinen Sinn in Eiche an. In Eiche an. 3, 4. Was wir dann und was wir klauen, hat keinen Sinn in Eiche an. Was wir dann und was wir klauen, hat keinen Sinn in Eiche an. Was wir dann, was wir klauen, hat keinen Sinn in Eiche an. Irgendwo, irgendwann kommt jeder mal eine an. Was wir, was, was wir dann, was wir, was, was wir klauen. Ich klopfe, ja, das kennen aus Tour. Wir verändern die Sache und es brennt der Hut. Hauptsache ein Beat und eine Melodie. Hip-Hop und wie es wie Krebs und eine Chemotherapie. Und jetzt haben wir in der Szene, wie wann der Demo eskaliert. Dynamit in deine Ohren, so dass die Schädel explodieren. Fühle es einer von Connetic, so wie Tilo Sarazin. Wir ficken deinen Kopf, wir sind der Dilo in dein Hirn. Das macht sie verfertigt, wie wann die Lakata fliegt. Leid machen sie unglücklich, wie bei Wasser liegt. Es kommst du was mal hört, Digga, darf ich schick. Ich kann doch da nichts machen, dass du anders bist. Und jetzt haben wir in der Aufbruchstimmung. Es fühlt sich ab, das ganze Jahr im Rausch verbringen. Im Studio sitzen und dann chillen. Und dazu gibt's ein Lied, das kennt ihr dauernd singen. Was wir dann und was wir glauben, hat keinen Sinn in euch an. Was wir dann und was wir glauben, hat keinen Sinn in euch an. Was wir dann, was wir glauben, hat keinen Sinn in euch an. Irgendwo, irgendwann kommt jeder mal eine an. Was wir, was, was wir dann, was wir, was, was wir glauben. Was, was, was wir dann, was, was, was, was wir glauben. Was, was, was wir dann, was, was, was, was wir glauben. Vorfried ist der Fischer noch, der hat sich auch gemordet, der hat auf sein Gewissen draufgehalten. An die Wahnsinn, doch ist es Bühne gelandet, dem ist immer nur teurer, wie drückt mein Verstand. Ohne Passe schleppe ich vom Regen in die Trafe, jeder kann Depper drehen, aber nur von außen. Kann auch das einfach aussetzen oder Chancen. Leckt mich, Freunde, ich geh nach Kasse. Ja, verschiedene Themen, wie die Form vom Regenbogen. Ja, nutzt die große Chance, gell, und hier geht jeden Drogen. Nein, ich hab eben gelungen, wie HC. Die ganze Sache ist, dass du fragst, wie THC. Manchmal zicke ich mich, um zu schauen, ob ich noch lebe. Dann greif ich ins Steck, und deinem Sicherheitsgerät ist mehr zu schlecht. Manchmal glaub ich, dass mir jede Perspektive fehlt. Scheiß auf Extra GMG. Was wir dann und was wir glauben, hat keinen Sinn in euch an. Was wir dann und was wir glauben, hat keinen Sinn in euch an.